1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das für heute geplante Thema wird verschoben. Wir machen die Sendung heute wieder frei und offen und auf für eure, all eure Themen. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch hier bei uns. Wir sind da, wir sind live hier und ihr erreicht uns kostenfrei unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und es geht gleich los mit Franz, 60 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Franz, schön, dass du da bist. Hallo Domian. Ja, um was geht's denn? Ich bin wahnsinnig. So. Was bist du? Wahnsinnig. Du bist wahnsinnig? Ich freue mich. Ach so. Ich freue mich, ich kann es dir nicht sagen. Ich versuche seit 8 Jahren, dich zu erreichen. Das ist ja toll. Ja, dann freue ich mich auch, dass wir uns jetzt endlich haben. Du bist für mich Liebe. Bitte? Du bist für mich Liebe. Oh. Ja. Jetzt machst du mich auch verlegen. Es ist so. Also, du hast mich schon so fasziniert, getröstet und auch immer wieder Hoffnung gegeben. Mhm. Also echt. In letzter Zeit war ich nicht dabei, ja. Seit wir umgezogen sind. Ja. Ja, also. Ich bedanke mich sehr für das Kompliment. Freue mich sehr, dass du es sagst. Ja. Ich empfinde es so. Ich bin also wirklich begeistert. Ja. Was du leistest, ist also einfach. Ich kann es nicht sagen. Ich finde dich einfach riesig. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Hast du auch ein Thema, weswegen du mich angerufen hast? Ja, mein Thema sind chronische Schmerzen. Chronische Schmerzen? Chronische Schmerzen. Wo hast du die Schmerzen? Im Rücken, im Steißbereich. Ja. Im Analbereich. Ja. Ausstrahlen zur Harnröhre. Und dann in den Beinen. Das klingt sehr unangenehm. Ja. Ja. Wie lange hast du diese chronischen Schmerzen schon? Seit 2000. Seit 2000? Ja. Also 8 Jahre chronische Schmerzen im gesamten Rückenbereich bis runter in den Analbereich, wie du es beschrieben hast. Ja. Glaubst du, was die Ursache ist? Es war die Operation. Welche Operation? Eine Bandscheibenoperation. Eine Bandscheibenoperation? Ja. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und habe über das Wochenende über die Bereitschaftsärzte mich einfach vertrösten lassen. Und der hat meint, da wird es ja nichts gemacht über das Wochenende und so. Da können sie auch zu Hause bleiben, ja. Mhm. Und dann am besagten Zeitpunkt dann ist meine Frau morgens aus der Nachtschicht gekommen und da konnte ich mich noch auf allen Vieren bewegen. Mhm. Ja, da war also der Vorfall schon im vollen Gange. Ach du, das heißt, wenn du rechtzeitig und richtig professionell behandelt worden wärst, es ist richtig, ja. Hätte man es vielleicht ganz beheben können. Meine Sicht der Sache, ich kam dann ins Krankenhaus, in einen Rollstuhl, und dann hat man gesagt, ja, sie werden behandelt, ich bekomme Schmerzmittel. Mhm. Und da lag ich im Bett. Ja. Und die Schmerzen wurden immer unerträglicher. Ja. Und dann habe ich also geläutet und gesagt, also ich halte es nicht mehr aus. Ich bin am Ende, ja. Kam denn niemand auf die Idee, dich vielleicht mal zu röntgen oder? Nichts, nichts. In eine Computertomographie zu nichts. Dann alles später. wie viel später? Dass ich gesagt habe, dass ich halte es nicht mehr aus. Und dann habe ich gesagt, was wir tun können, das haben wir gemacht. Das Einzige, was jetzt noch in Frage käme, wäre eine Narkose. Und dann habe ich gesagt, ja, machen Sie doch egal was. Ich kann nicht mehr, ja. Und die Erinnerung ist dann so, dass ich dann den Vorfall hatte, weil so Stuhl und Urin nicht mehr zu halten war. Das ist mir also im Krankenhaus im Bett passiert. Ja. Und dann habe ich mich fürchterlich geschämt und wollte natürlich das verduschen. Und wollte aus dem Bett raus und bin umgefallen. Ach du lieber Gott. Dann war es passiert. Und dann hat man mich also transportiert von einem Institut zum anderen, zwecks der Kernspin. Ja. Ich verstehe, aber alles viel zu spät. Ja, und unter fürchterlichen Schmerzen und also... Das heißt, wie lange, Franz, hast du in diesem Krankenhaus gelegen, wo man eigentlich gar nichts mit dir gemacht hat? Ein Tag. Ein Tag, na immerhin, ein Tag. Ja. Immerhin ein Tag. Ja. Und davor waren die Bereitschaftsärztinnen, die das verkannt haben. Bist du denn dann in diesem neuen Krankenhaus dann rasch operiert worden? Ich bin dann in den neuen Krankenhaus angekommen, natürlich am Ende fertig. Die hat dann irgendwelche Messungen gemacht und dann hat sie gesagt, also wir operieren. Mhm. Ja, ich soll unterschreiben und fertig. Als ich aufgewacht bin, wie es üblich ist, die Schwester gesagt, so, jetzt haben sie es überstanden. Aber du hattest es eigentlich nicht überstanden. Am nächsten Morgen kam die Visite und es soll Füße bewegen und etc. Es ging nicht mehr. Es war vorbei. Und da kamen auch schon die Schmerzen. Die gingen dann auch mal kurzzeitig weg. Ja. Wie ich in Reha kam, war ich kurze Zeit schmerzfrei. Ich habe gedacht, jetzt geht's los. Jetzt kann ich anfangen, an mir zu arbeiten. Jetzt beginnt's wieder, ja, Kampf. Ja. Und dann kamen die Schmerzen. So, und das heißt jetzt von im Prinzip seit dem Jahre 2000. Genau. Bist du denn bist du von einem Schmerztherapeut behandelt worden? Ich war also in verschiedenen Kliniken. Ja. Ich war also mit verschlissen Schmerzärzte ohne Ende, ja. Niemand hat dir helfen können? Professoren, alles. Nichts. Morphium, ja. Nimmst du heute diese starken... In der Spitzenzeit, da gibt es Pflaster, Duresic, in der Stärke 100. Davon habe ich 4 Stück am Rücken kleben. Dann hatte ich 180 Gramm Morphium in Tabletten und dann noch also flaschenweise Tropfen. Wie ist es denn heute? Ja. Wie viel nimmst du heute ein? Ungefähr die Hälfte. Es ist die Hälfte und trotzdem hast du weiterhin deine starken Schmerzen. Ja, es hat sich also nichts verändert. Das heißt, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich erahne nur, dass das einen Menschen völlig mürbe machen muss, wenn man so viele Jahre so starke Schmerzen hat. Ich habe also Glück. Ich bin momentan wirklich sehr, sehr gut drauf. Ja, ich habe von meinem Hausarzt ein neues Psychopharmaka bekommen. Psychopharmaka, ja. Das letzte, was ich hatte, war anscheinend nicht in Ordnung. Ja. Ja. Aber seit ich das jetzt nehme, merke ich, ich komme aus dem Loch raus. Ja. Franz, das ist ja nur Schmerzen, das ist ja ein ganz, ganz, leider Gottes, ein ganz weit verbreitetes Leiden. So viele Menschen, ganz viele Menschen leiden unter chronischen Schmerzen. Ich weiß. Vielleicht können wir dir ja irgendwie helfen. Vielleicht kriegen wir ja, du hast deine Krankheitsgeschichte jetzt andeutungsweise erzählt. Ja. Vielleicht kriegen wir ja irgendeinen Hinweis, den wir dann natürlich gerne an dich weiterreichen würden. Das wäre also was Schönes. Ja. Vielleicht manchmal passiert... Eine Linderung, ja. Ja, genau. Irgendjemand wäre, übers Internet haben wir es versucht, Ärzte habe ich alles bisher, was ich konnte. Ja. Ich bin ja auch bedingt einsatzfähig, ich komme ja raus. Aber du kannst, gehen kannst du schon? Ja, mit Stöcken. Mit Stöcken, ja. Aber auch nur kurze Strecken. Also. Und nochmal gefragt, diese Schmerzen sind zurückzuführen auf diesen, zu spät operierten Bandscheibenvorfall. So sieht es aus. So kann man sagen. Ja. Also ich glaube, dass die Leute, die Ahnung davon haben oder die selbst betroffen sind, jetzt sicherlich dann auch hellhörig geworden sind. Wenn uns also jemand eine Information oder einen Tipp geben möchte an den Franz, bitte mailt uns oder schreibt uns und wir reichen es an Franz weiter. Das wäre ganz lieb. Das ist das, was wir für dich tun könnten und wir würden es von Herzen sehr gerne tun, Franz. Ich glaube es dir. Ja. So, dann freue ich mich sehr, dass wir uns nach so vielen Jahren dann mal gesprochen haben hier. Domian, ich kann dir nur sagen, ich bedanke mich wirklich ganz, ganz, ganz herzlich. Sehr gerne, sehr gerne. Und mich würde es wirklich freuen, wenn wir dir helfen könnten. Mach bitte so weiter. Ja, alles Gute wünsche ich dir von Herzen, Franz. Ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich will immer zu Frank sagen, anstatt Franz. Ich verstehe gar nicht, warum. Dabei ist Franz ja nur ein toller alter Name. So, dann geht's weiter mit Gudrun. Und Gudrun ist 42 Jahre alt. Guten Morgen, Gudrun. Ja, hallo, Jürgen. Gudrun, um was geht's bei dir? Ich rufe an, und zwar ist mein Thema, ich habe versucht, meinen leiblichen Vater kennenzulernen. Ja. Also meine Geschichte ist so, ich habe eine alkoholkranke Mutter gehabt, ja. Bin bis zu meinem 7. Lebensjahr bei ihr aufgewachsen. Sie hat sich aber nicht richtig um uns gekümmert. Sie hat uns oft allein gelassen, hat uns eingesperrt und ist eben... Wer ist uns? Meine Schwester. Die ist wie viel älter? Die ist 1,5 Jahre jünger wie ich. Ah ja, mhm. Und wie gesagt, wenn sie betrunken war, ist sie weggegangen, hat uns eingesperrt und irgendwann ist das mal aufgefallen, den Nachbarn. Und die haben das gemeldet und dann sind wir ins Kinderheim gekommen. War das damals für dich schlimm, ins Kinderheim zu kommen oder war es fast eine Erleichterung? Es war damals schon schlimm, aber auf Dauer hingesehen war das für mich eine Erleichterung und es war einfach gut für uns. Ja, seid ihr beiden Mädels zusammen in ein Heim gekommen? Ja, sind wir. Das ist ja schon mal sehr gut gewesen dann. Ja, genau. Ja. Und meine, es war so, wir sind nicht vom selben Vater. Mhm. Ich kannte den Vater von meiner Schwester. Mhm. Und irgendwann, oder ich dachte, es wäre auch mein Vater. Und irgendwann hat mal meine Mutter gesagt, das ist nicht mein Vater. Und dann hat sie mir immer Lügengeschichten erzählt. Es wäre einmal der oder der oder der. Und ganz zum Schluss, wie ich älter geworden bin, hat sie immer gesagt, ich wäre aus einer Vergewaltigung entstanden. Oh. Ja. Das war, wie alt warst du, als sie dir das gesagt hat? Vielleicht 12, 13, 14. Da warst du dann ja auch noch nicht so alt. Da war ich auch noch nicht so alt. Das ist ja, wenn man 12, 13, 14 ist, wahrscheinlich ganz schlimm, ne? Wenn man das erfährt. Da spricht man auch nicht drüber. Nee. Du wusstest schon, was eine Vergewaltigung ist und was das bedeutet. Ja. Mhm. Ja. Nochmal zu dem Heimaufenthalt. Bist du deiner Volljährigkeit im Heim geblieben? Ja, es war so, wir waren im Kinderheim und dann wurde eine Außenwohngruppe gebildet und da durften 6 Kinder rein, ihre Ausbildung dort beenden konnten. Und ihr hattet immer wieder mal Kontakt mit der Mutter. Ja, wir wurden auch immer ganz oft enttäuscht. Das heißt, also es waren ja auch immer Heimfahrtswochenenden angesagt, wo uns unsere Mutter abholen musste. Hat uns das versprochen, kam entweder nicht oder kam betrunken und dann durften wir natürlich nicht mit nach Hause. Aber bei diesem Treffen irgendwann hat sie dir das gesagt, dass du ein Kind aus einer Vergewaltigung bist. Ja, ja. Und damit bist du dann erstmal groß geworden mit diesem, mit dieser Annahme. Ja. Und ich habe das dann, irgendwann habe ich es dann einfach nicht mehr glauben können, weil meine Mutter mich ganz oft auch angelogen hat. Mhm. Jetzt bin ich selber Mutter, habe einen Sohn von 12 Jahren, bin verheiratet, bin Familienpflegerin geworden. Mhm. Und vor 3 Jahren war es einfach so, dass ich den intensiven Wunsch hatte, herauszubekommen, ob das wirklich eine Vergewaltigung war, weil ich konnte es einfach nicht glauben. Also bin ich so vorgegangen, dass ich beim Jugendamt angerufen habe, das damals für uns zuständig war. Die haben zu mir gesagt, ich soll bei der Vaterschaftsfeststellung anrufen. Mhm. Dort habe ich angerufen. Das war an einem Freitag. Und dann sage ich zu dem zuständigen Sachbearbeiter meine Geschichte. Habe aber erzählt, dass ich mich an eine Gerichtsverhandlung erinnern kann und an Untersuchungen, die eben zum Vaterschaftsfeststellung beigetragen haben. Stimmt das? Hat alles gestimmt. Das stimmte, ja. Das hatte gestimmt. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, ich soll wann anders wieder anrufen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber meine Mutter hat eben gesagt, ich wäre aus einer Vergewaltigung entstanden. Mhm. Und dann hat er gesagt, also das scheint Ihnen sehr interessant, er geht jetzt sofort in den Keller, sucht die Akten raus, hat mich eine halbe Stunde später angerufen. An dem Freitag noch? An dem Freitag. Ja. Freitagnachmittag, das toller, muss ich ihm einfach noch dazu sagen. Toller Mitarbeiter. Genau, also eigentlich ist man da ja schon im Wochenende. Mhm. Hat mich eine halbe Stunde später angerufen, hat gesagt, was ich ihm erzählt habe, stimmt alles. Mhm. Und er kann mir jetzt aber nicht mehr erzählen. Dazu muss ich eben zu ihm kommen. Ja. Das haben wir dann gemacht. Das war ein paar Wochen später. Ich war natürlich total aufgeregt. Ja. Bin dann hin. Er hat mir dann den Auszug von der Gerichtsakte gegeben und hat zu mir gesagt, ich kann Ihnen ganz fest sagen, dass das keine Vergewaltigung war. Mhm. Also hätte ja auch sein können, dass es eine Gerichtsverhandlung war, in der es um eine Vergewaltigung gegangen wäre. Genau, ne? ist es aber nicht. Sondern, um was ging es da in der Gerichtsverhandlung? Ja, um die Vaterschaft. Ach so, weil es muss der Unterhalt bezahlt werden. So, dann war doch eigentlich auch amtlich dokumentiert, wer dein Vater war. Ja, es waren 5 Männer. Und alle 5 wurden geladen. Es kamen aber nur 4. Und der 5. ist angeblich nicht auffindbar gewesen, war aber ein Schwager von einem von den 4. Na, das ist eine komplizierte Geschichte. Ganz kompliziert, aber ich habe das dann alles schriftlich mitgenommen. Da stand noch die Adresse drauf. Ich bin an demselben Tag, ich bin raus von der Vaterschaftsfeststellung, von dem Amt, bin raus, bin in diese Straße gefahren. Ich war natürlich total aufgeregt, ich war alleine. Straße von wem jetzt? Von dem? Von dieser Adresse, von diesem angeblichen Vater. Ach so, der nicht bei der Verhandlung, bei der Gerichtsverhandlung war. Verstehe. Genau. Und da stand die Adresse noch dort und ich bin nach... Aber wie komisch, warum hast du gerade die Adresse aufgesucht und nicht eine von den anderen 4? Wie war das? Das kann ich jetzt auch nicht mehr ganz genau sagen. Also irgendwie deutete alles darauf hin, dass wenn der Vater gewesen wäre. Okay, lassen wir es mal so stehen. Dann bist du da hingefahren. Und dann bin ich da hingefahren. Und dann habe ich totales Herzklopfen natürlich gehabt, habe geklingelt. Das war jetzt, sag nochmal genau, wie lange her? Das ist jetzt vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Habe geklingelt bei diesen ähnlichen Namen. Und das hat mir eine Frau aufgemacht. Natürlich, ich musste das halt ganz grob erzählen, wer ich bin und was ich will. Und dann habe ich gesagt, ich suche eben den und den. Und dann sagt sie, ja, der wohnt unten. Und dann sage ich, wie alt ist denn der? Und dann sagt sie, der ist 40. Sage ich, ich suche den Vater dazu. Dann hat sie gesagt, der ist gestorben. Aber wenn ich noch Kontakt möchte, der Vater, dieser Mann, hatte insgesamt noch 5 Kinder. Und die haben alle in dieser Straße gelebt. Und ich bin jetzt dann zu der ältesten Tochter hingegangen. Ja. Hab da auch geklingelt. Ja. Die kam mir entgegen. Ich habe die Frau gesehen, ich habe die Augen gesehen. Ich habe gesagt, die hat meine Augen. Ja. Und ich habe mich natürlich vorgestellt. Habe ihr das gesagt, ob sie vielleicht zufällig was weiß von damals. Dann hat sie natürlich zu mir gesagt, nein. Also wir verkürzen das Ganze mal jetzt. Es kam raus, dass dieser Mann wirklich dein Vater war. Ich nehme es an. Du nimmst es an. Und diese Frau, die du da auf der Straße getroffen hast, wäre dann deine Halbschwester gewesen. Genau, das habe ich auch zu ihr gesagt. Ja. Also das kann man bis heute nicht wirklich rauskriegen. Ich könnte es nur durch einen Gentest rausbekommen. Wie wäre das möglich? Der Mann ist tot. Durch diese Geschwister. Ach so, ach genau, so geht das. Ginge das? Würden die Geschwister das mitmachen? Also ich würde sagen, also die Familie, die ich jetzt da gesehen habe, die hat nicht viel Geld. Und so ein Gentest würde, glaube ich, 600 € kosten. Ich habe mich dann damals auch bei der Krankenkasse erkundigt, aber das müsste man alles selber tragen. Ja. Also bei uns wäre es jetzt kein großes Problem, sage ich jetzt mal. Ja. Aber bei der Familie, die ich da eben gesehen habe... Ja gut, dann könntest du es ja zahlen. Auch. Also habe ich mir auch gedacht. Ja. Aber meine Gedanken waren dann auch so, ich bin dann wieder gegangen. Ich war natürlich total fertig an dem Abend. Ich habe so viele Gedanken, gingen mir durch den Kopf. Und ich bin nach Hause und ich habe das dann auch meinem Mann erzählt. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das, was ich jetzt gesehen habe, das reicht mir jetzt erstmal. Das liegt jetzt 3 Jahre zurück. Das liegt 3 Jahre zurück. Und ich habe am nächsten Tag sofort nochmal bei diesen Vaterschaftsfeststellungen, bei diesem Amt angerufen. Ja. Habe das dem Mann erzählt, sage ich, wissen Sie was, ich bin gestern Abend zu dieser Adresse gefahren. Und ich hätte ihn gefunden. Und vor 40 Jahren hat man das nicht geschafft. Da stand immer, ich habe ja diesen Auszug von dieser Gerichtsakte, stand immer dort. Also da man nicht ganz genau den Vornamen von diesem Mann weiß, hatte man ihn nicht gefunden. Ja. So, jetzt bist du, sagen wir mal, so zur Hälfte weitergekommen. Ja. Ne, so kann man sagen. Ja. Oder 3/4 vielleicht sogar. Ja. Willst du es jetzt dabei belassen? Oder? Jetzt belasse ich es dabei. Ach so. Jetzt im Moment belasse ich es dabei. Hast du den Kontakt zu dieser Familie? Nein, habe ich nicht mehr, weil ich war so eigentlich so fertig an dem Abend, weil ich so viel gehört habe und selber so viel rausbekommen habe. Das Jugendamt damals, das wäre so leicht gewesen. Es waren andere Zeiten und da hat man vielleicht anders agiert. Willst du noch mal eventuell Kontakt aufnehmen? Ich habe mir alles aufgehoben, ich habe alles mir aufgeschrieben. Ja, schön. Und ich habe gedacht, also wenn ich wieder mal das Bedürfnis habe, kann ich wieder hingehen. Die könnten sich ja bei dir auch melden. Oder hast du nichts hinterlassen? Nein, ich hab gar nichts hinterlassen. Ach so. Gar nichts hinterlassen. Also, das ist natürlich immer eine spannende Sache, wenn man so oft in die eigenen Wurzeln hinein forscht und das dann rausbekommt. Und für jeden ist das natürlich aufregend, wenn man dann etwas rausbekommt, was man vorher gar nicht wusste oder wenn man was ganz Falsches gesagt bekommen hat. Also es war ganz aufregend. Und für mich war eigentlich wirklich das Allerwichtigste, dass ich weiß, es war keine Vergewaltigung. Das glaube ich, das wollte ich gerade sagen. Das finde ich auch wirklich sehr böse von deiner Mutter, dass sie das gesagt hat. Weil der von der Vaterschaftsfeststellung hat zu mir gesagt, weil wissen Sie was? Wenn man am Ort des Geschehens am nächsten Tag nochmal auftaucht, dann war das keine Vergewaltigung. Ja. Liebe Gudrun, danke für deinen Anruf und alles Gute. Vielleicht wirst du irgendwann nochmal Kontakt zu der Familie aufnehmen, wer weiß. Und dann wünsche ich euch wirklich viel Spaß. Ich danke dir und deine Sendung ist super. Ich nehme sie mir jede Nacht auf. Danke, Gudrun. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch. So hat sich jetzt auch die Anna gemeldet. Anna ist 17. Guten Morgen. Anna. Hallo. Anna, um was geht's denn? Ja, also es geht darum, ich habe Streit mit meiner Mutter schon seit längerem. Und jetzt. Warum? Kannst du mal den Hörer ein bisschen anders halten? Das klingt so verblubbt. Bitte? Kannst du den Hörer mal ein bisschen anders halten? Das klingt so komisch. So? Ja, das liegt an der Leitung. Erzähl mal weiter. Also du hast Streit mit deiner Mutter schon länger. Ja, genau. Und jetzt. Und warum? Es hat angefangen mit kleinen Streitereien, so wie, dass ich angefangen habe zu rauchen und manchmal die Schule geschwänzt habe. Ja, ist auch nicht so schön. Ja, auf jeden Fall. Also es hat eigentlich am größten damit angefangen, dass sie geheiratet hat. Wann denn? Und das war vor 7 Jahren. Oh ja, das war schon eine ganze lange Weile her. Ja, und da hat das halt auch so angefangen, dass wir ganz schön miteinander geredet haben. Warum? Konntest du nicht gut mit ihrem neuen Freund, Mann? Nicht wirklich. Also am Anfang haben wir uns gar nicht verstanden. Und dann hat meine Mutter auch das Vertrauen zu mir verloren, so langsam. Aber ich finde auch, sie war selbst schuld dran, weil sie halt auch kaum mit mir geredet hat. Und also ich habe sie gar nicht mehr interessiert, kann man so sagen. Ja. Und jetzt ist halt so weit, dass wir gar nicht mehr miteinander reden, uns aus dem Weg gehen und... Gar nicht mehr? Nee. Wohnt ihr denn in einer Wohnung noch? Ja. Ja. Und das soll sich jetzt ändern. Ich soll zu meiner Tante ziehen. Sagt sie oder willst du? Die Idee kam, glaube ich, von meiner Mutter, weil ich rede ja nicht mit ihr, aber meine Tante hat mich drauf angesprochen. Und hat halt gesagt, ja, denkst du, das wäre nicht besser, wenn du zu uns ziehen würdest und... Sag mal, Anna, wie geht denn das dann? Ihr wohnt in einer Wohnung? Ist das eine große Wohnung? Nee. Normal. Wie viel? Vier Zimmer Wohnung. Ihr sprecht überhaupt nicht miteinander? Nee. Auch nicht guten Morgen und sowas? Überhaupt nichts. Also wenn ich zum Beispiel im Badezimmer bin und sie kommt rein, gehe ich direkt raus, gehe einfach an ihr vorbei, wir gucken uns auch nicht an. Das ist ja krass. Und wie ist das so mit Frühstücken? Sitzt ihr zusammen am Frühstückstisch? Nee, ich bin kaum zu Hause. Ich bin fast jeden Tag bei meinem Freund. Also das gibt's auch nicht. Also die frühstücken zusammen, also meine 2 kleinen Geschwister auch noch und ich bin gar nicht dabei. Mit deinen Geschwistern sprichst du schon? Ja, mit meinen Geschwistern und meinem Stiefvater schon. Nur halt mit meiner Mutter nicht. Der Stiefvater gibt es auch immer noch. Und seit wann sprichst du nun überhaupt nicht mehr mit deiner Mutter? Das ist ungefähr seit 3 Wochen. Ach so. Ist da nochmal was vorgefallen? Nee, eigentlich nicht. Also immer wenn ich nach Hause komme von meinem Freund, dann schreit sie halt rum, sagt, oh ja, die ist wieder aufgetaucht und beleidigt mich auch manchmal und sagt, ja, du bist bestimmt auf den Strich gewesen oder keine Ahnung was. Ja, und seitdem halt ich habe mich dann zwar nicht geäußert oder so, bin auch direkt ins Zimmer gegangen, ja, und jetzt reden wir gar nicht mehr. Ich stelle mir das schlimm vor. Das ist doch belastend für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt sollst du zur Tante ziehen? Willst du das auch? Ja, also genau das ist mein größtes Problem. Ich bin mir nicht sicher, weil die Stadt ist weiter weg als in der Stadt, wo ich jetzt wohne. Und ich habe ja hier einen Freund und wir sind schon seit fast 3 Jahren zusammen. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob ich dahin ziehen soll oder nicht. Was machst denn du? Bist du noch Schülerin? Nee. Nee, was denn? Ich mache nächstes Jahr gehe ich wieder zur Schule. Und was machst du jetzt zurzeit? Zurzeit mache ich gar nichts. Hängst du ab? Bitte? Hängst du ab? Ja, kann man so sagen. Aha. Wie viele Kilometer ist denn das von euch entfernt? Ungefähr 100. 100 Kilometer. Dein Freund würde dann 100 Kilometer von dir entfernt wohnen. Ja, genau. Und damit würde ich, glaube ich, nicht so klarkommen. Wie lange bist du jetzt aus der Schule schon raus? Seit diesem Jahr. Also seit diesem Schuljahr. Und warum? Ich war auf dem Berufskolleg, also ich wollte da Abschluss machen. Und dann war ich im Praktikum und war ein paar Tage im Praktikum unentschuldigt. Und dann als Konsequenz wurde ich halt ausgeschult aus der Klasse. Wo warst du denn, als du nicht da warst? Ich war krank, aber ich hatte keine ärztliche Bescheinigung. Konnte man die nicht nachreichen? Nee. Stimmt das, komm, unter uns beiden jetzt, stimmt das wirklich, dass du krank warst oder hast du blau gemacht? Nee, ich war wirklich krank. Ja, aber halt bin auch nicht zum Arzt gegangen, gar nichts, weil meine Mutter ist dann auch so, wenn ich krank bin, glaubt sie mir gar nicht mehr, weil ich halt früher auch oft Schule geschwänzt habe. Mhm. Aber dir musste doch klar gewesen sein, dass das heikel ist, wenn du da unentschuldigt fehlst, dass du von dir aus dann nicht zum Arzt gegangen bist. Nee, also mir war nicht bewusst, dass mit der Bescheinigung, dass ich dann direkt ausgeschult wurde. Ach so, dass das so hart dazugeht. Genau, und ich wusste halt auch nicht, dass man unbedingt die Bescheinigung vom Arzt halt auch braucht. Ach so. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Tante? Eigentlich ganz gut. Ist ja auch sehr nett von ihr, dass sie das vorschlägt, ne? Ja, finde ich auch. Finde ich super. Wenn für sie ist das, lebt sie alleine oder hat die Tante auch noch einen Mann oder einen Freund? Nee, die hat einen Freund, die heiraten jetzt dieses Wochenende und hat auch zwei Kinder. Ach so, und hat die auch genug Platz? Ja, die haben ein großes Haus. Und du kommst mit dem Mann und mit den Kindern auch ganz gut aus? Ja, also mein Cousin, mit dem komme ich eigentlich super aus. Ja. Und ja, mit dem Mann verstehe ich mich auch ganz gut. Mhm. Weißt du, Anna, das Einzige, was im Moment so ein bisschen dagegen spricht, ist vielleicht dein Freund. Ansonsten fände ich das nicht schlecht, so eine Zäsur zu machen, so einen neuen Einschnitt. Denn da läuft nun einiges schief in eurer Familie. Und dass das für dich und deine Entwicklung nicht gut ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Dass du dich auch nicht richtig konzentrieren kannst auf dein Leben und deine Ausbildung und alles, wenn zu Hause so, das ist ja Stress. Wenn man mit der Mutter nicht spricht, ist das einfach permanenter Stress. Ja. Da kann man sich nicht einfach, du kannst dich ja auch nicht auf nach Hause freuen oder so. Das ist ja alles nur qualvoll irgendwo. Ja. Wie alt ist denn dein Freund? Mein Freund ist 16. Der ist 16 erst? Ah, ja, ja, der wird jetzt 17. Mhm. Naja, ich dachte gerade so 100 Kilometer. Was sagt der denn? Also er will das eigentlich nicht. Mhm. Aber wir haben eigentlich auch noch nie so richtig drüber gesprochen. Also wir streiten uns öfter deswegen. Mhm. Also ich sag dann immer einfach, ja, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, ob ich dahin ziehe. Mhm. Und ja, manchmal sagt er dann, nein, geh bitte nicht. Und ja, klar. Ja. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass du da in der Wohnung wohnen bleibst? Bei deiner Mutter? Mhm. Dass alles so bleibt wie bisher? Ja. Weißt du, Anna, ich glaube, ich würde dir raten, zieh zu deiner Tante. Und nimm das in Kauf, dass das mit der Beziehung erstmal kompliziert wird. Dann ist es halt eine Wochenendbeziehung. Dann müsst ihr sehen, dass ihr irgendwie jobbt oder irgendwie euch die Kohle zusammenkriegt, dass ihr euch gegenseitig besuchen könnt am Wochenende. Und sieh das für dich einfach als Neuanfang, dass du dann aber wirklich loslegst. Schule wieder anfangen. Ja. Vielleicht nebenher was zu jobben, irgendwas zu arbeiten noch und einfach ein neues Leben beginnen. Ja. Ich glaube, das ist das Bessere. Ich glaube, das ist das Bessere. Denn, ja, denke ich eigentlich auch so. Ja, gut, wenn du es auch so irgendwie so ganz tief in dir so meinst zu spüren, dann ist das auch das Richtige. Ja. Ich glaube, das ist erstmal super, wenn sich das etwas distanziert, deine Mutter und du. Weil das ist einfach schrecklich. Das ist für dich schrecklich, für sie auch schrecklich. Und in der Hoffnung, wenn ihr mal ein bisschen Luft atmet und Luft zwischen euch kommt, dass ihr vielleicht in ein paar Jahren auch wieder zueinander findet und euch mal richtig aussprechen könnt. Geht im Moment nicht, glaube ich. Das ist so verkantet alles und verzahnt. Ja, also meine Tante hat das auch versucht, dass wir uns aussprechen, aber nee, das ging gar nicht. Geht nicht. Also keiner kriegt kommt irgendwas aus sich raus und wenn, dann drehen wir uns immer nur im Kreis. Ja, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also Anna, mein Tipp wäre, meine Einschätzung, wie du es jetzt geschildert hast, versuch einen Neuanfang in der Stadt deiner Tante. Ja. Und dann wünsche ich dir viel Glück dafür. Ja, danke schön. Kann ich noch jemanden grüßen? Na gut, weil du es bist. Ausnahmsweise. Ja, danke. Dann würde ich gerne meinen Schatzi grüßen. Der sitzt gerade vorm Fernseher und schaut zu. Wer ist denn der Schatzi? André Hessel. André Hesse. Dann grüßen wir ganz herzlich den André Hesse. Okay, danke schön. Anna, mach's gut. Toi, toi, toi. Tschüss. Den Schatzi. Hier ist Rolf. Rolf ist 40. Guten Morgen. Hallo, Rolf. Ja, hallo. Ja. Du hörst mich. Ja, genau, richtig. Ja, bei mir geht's darum, ich würde mich ganz gerne von meiner Frau trennen, aber ich kann das wegen der Kinder nicht. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt verheiratet, also sagen wir mal 15 Jahre, wir sind verheiratet, so 13 Jahre sowas. 13 Jahre. Und ihr habt Kinder? 3 haben wir, ja. 3. Wie alt sind die Kinder von bis? Also die Jüngste, die ist 9, ja. Das ist der Julian, der ist 12 und haben wir noch die Vivian, die ist 15. Ja. Und die haben alle 3 ADS auch noch. Oh je, das ist natürlich dann sehr anstrengend in der Familie. Ja, ich selber habe das auch, aber es geht einigermaßen. Du würdest dich eigentlich gerne von deiner Frau trennen. Ja. Warum? Wegen der Kindererziehung. Aber andersrum, wenn ich meiner Frau die Kinder alleine überlasse, dann sehe ich, dass sie völlig abstürzt. Meine Frau, die ist halt völlig mit überfordert. Du würdest dich gerne von deiner Frau trennen wegen der Kindererziehung? Erklär mal. Ja, weil wir da überhaupt keinen Konsens haben. Also wenn ich Sanktionen mache, dann arbeitet sie immer dagegen und das macht mich fertig. Also ihr habt völlig konträre Vorstellungen in Sachen Erziehung. Ja, genau. Du sagst Hü und sie sagt Hot. Genau, so sieht's aus. Und das immer und immer wieder und das über Jahre jetzt. Ja, und das ist im Moment so extrem. Also ich war heute, bin zur Schule eingeladen worden von meinem Sohn und das ist da so extrem. Der ist schon auf einer E-Schule. Das E-Schule heißt eine Sonderpädagogische Schule. Ja. Und der Jünger hat sich da geprügelt gehabt und hat mich da eingeladen worden. Was? Hat sich geprügelt? Ja, genau. Mhm. Und das war nicht wirklich großartig schlimm, aber die haben mir dann erzählt, der Julian wäre bedroht, die Klasse jetzt nicht zu schaffen, die sechste. Und der hat schon mal ein Jahr wiederholt und dann würde er nachher keinen Abschluss kriegen. Das heißt, das Kindeswohl wäre gefährdet. Die würden dann eventuell auf das Jugendamt einschalten. Oh. Also wir hatten das selber schon mal eingeschaltet, das Jugendamt, und hatten da Hilfe gesucht, weil wir das Problem schon länger haben mit den Kindern. Und da haben wir ganz negative Erfahrungen gemacht gehabt und deswegen Jugendamt geht schon mal gar nicht. Welche negativen Erfahrungen habt ihr gemacht? Das war auch mit dem Julian zufällig. Ja. Und zwar, da war der auch auf der E-Schule und da hatten wir um Hilfe gebeten, also um Erziehungshilfe. Mhm. Und das Problem besteht schon ewig. Deswegen zermürbt mich das auch so und deswegen will ich mich eigentlich auch von meiner Frau trennen. Sag doch mal, was das Jugendamt falsch gemacht hat. Ja, also sie hatten Hilfe gesucht und das Jugendamt ist dann einfach hinter unserem Rücken beigegangen und hat dem Julian eine Pflegefamilie vorgestellt. Hinter eurem Rücken? Ja, wir wussten da nichts von. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Nee, das hatte die Frau Albach vom Jugendamt. Ja, nee, du, keinen Namen jetzt nennen. Die Frau Albach kann sich jetzt hier nicht äußern. Also, die hat sich hinterher bei mir entschuldigt, so ist nicht, weil sie sagte, ja, nee, das wäre nicht richtig gewesen. Ja. Mhm. Und das nützt mir da auch nicht viel. Ich kann es hinterher nachvollziehen, ob es die Absicht war oder nicht. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass so eine Spannung, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, natürlich auf Kosten der Kinder ausgetragen wird zwischen euch beiden. Ja, das ist ja klar, wenn alle 3 darunter. Ja, aber wie? Was wäre denn, spielen wir es mal durch, wenn du deine Frau verlassen würdest, was wäre dann? Also ich befürchte, dann macht sie so weiter, dass sie die Kinder verhätschelt, weil wir hatten heute das Thema nochmal mit der Großen jetzt. Die ist von der Hauptschule runter und ist jetzt auch bei BBS. Das ist eine einjährige Schule, ist das, wo die Praktikum machen können, dann als eigentlich Beruf rein. Die kriegen aber keinen Abschluss, nichts. Da war heute, die hätten die Möglichkeit gehabt, wenn sie gut ist in der Schule, und die Vivian, die kann ja nicht gut lernen, die ist eigentlich nicht dumm. Naja, okay, also sie will etwas anderes. Sie will auch jetzt wieder was anderes als du. Ja, sie tut da nichts. Aber meine Frau, die sieht das nicht. Also ich hatte damals gesagt, sie soll zur Hauptschule wiederholen. Ja, ich sehe dich da stehen und sehe deine Frau da stehen. Du zerrst an deine Frau zerrt an dir, und es geht immer um das Thema Kinder. Und in der Mitte stehen die Kinder. Wie schrecklich ist das denn? Ja, das ist ja grauenhaft. Da ist es ja fast besser, wenn die Kinder von einer Person vielleicht auch nicht optimal erzogen werden, aber es ist eine Person. Ja, genau, das habe ich ja dann gemacht. Ich habe mich dann ja mehr oder weniger fast rausgehalten. Nur jetzt ist es so weit, dass die Kinder, die hören ja nicht, die tun ja nichts. Mhm. Die sind ja stinkend faul. Wie ist denn dein... Genau das ist, was in Julian jetzt passiert. Und ich sehe die Gefahr, dass sie uns den Julian tatsächlich aus dem Haus holen hier. Was vielleicht für den Julian gar nicht das Schlechteste wäre. Ja, ne? Ich weiß es ja nicht. Das glaube ich natürlich. Lass mich mal zu deiner Ehefrau noch was fragen. Abgesehen von dem Stress, den ihr habt und euch macht wegen der Kinder und auch habt, wie ist denn dein Empfinden für deine Ehefrau? Also großartig empfinde ich da nicht wirklich was. Ich mag sie noch so. Es ist nicht, dass ich irgendwie eine Antipathie gegen sie habe oder was. Aber also die Liebe ist es nicht. Nee, die Liebe ist es nicht mehr. Ist vorbei. Mhm. So, dann finde ich aber, dass es absolut dringend notwendig ist, dass ihr eine Klärung findet. Und zwar auch mit professioneller Hilfe. Wenn es zu einer Trennung kommt, dann mit professionellem Beistand. Ich glaube, dass es so auf keinen Fall weitergehen kann. Weil so macht ihr euch und eure Familie und auch eure Kinder kaputt. Ja, das sehe ich ja alles. Das ist ja das Problem. So. Deswegen bin ich ja so verzweifelt. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Es muss was passieren. Es muss unter Begleitung professioneller Hilfe muss das Ganze auseinander dividiert werden. So sage ich es mal. Wohin das auch immer führen mag, ist egal. Aber so, in dieser Familienkonstellation, glaube ich, darf das nicht weiterlaufen. Nee, das geht doch nicht. Das geht nicht. So, und wie man das, ist natürlich jetzt ein sehr komplexes Ding, was du mir da geschildert hast, wie man das auch unter professionell-psychologischen Gesichtspunkten richtig und gut macht, das möchte ich, dass du mit meiner Psychologin das besprichst. Das Problem ist ja, wir haben ja teilweise schon versucht, Hilfe zu kriegen, dass man uns in Arme packt. Aber das hat irgendwie nicht gefruchtet. Irgendwie haben die nicht erkannt, was hier los ist. Okay, Rolf, wenn es einige Male schief gelaufen ist, dann ist das kein Grund, nicht weiter zu versuchen. Dann muss man es neu versuchen und einen neuen Anlauf machen. Es geht ja um viel. Es geht ja um drei Kinder und um deren Leben und um deren seelische Gesundheit auch und um eure Gesundheit natürlich auch. Ja, das ist das Schlimmste überhaupt, ja. Ja. Ich mache mich selber ja auch völlig kaputt so. Ja, insofern ist ja gut, dass du angerufen hast. Und dann ist es ja auch ein Strohhalm. Und vielleicht können wir dir ja jetzt im Hintergrund auch wirklich ein paar sehr handfeste Sachen sagen an Tipps oder euch sagen, die du vielleicht morgen dann schon umsetzen kannst. Das wäre echt wunderbar. So, dann legst du bitte auf, Rolf, und die Simone, meine Psychologin, ruft dich an und ihr könnt in Ruhe das genau besprechen. In Ordnung. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Ja, schönen Abend noch. Dankeschön, auf Wiederhören. Jo, tschüss. Mit wem bin ich verbunden? Mit Melissa. Und Melissa ist 60. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Melissa. Hallo. Um was geht's? Ja, ich habe schon so oft probiert, dich zu erreichen, aber es war nie möglich. Heute haben wir es geschafft. Also heute. Der Franz vorhin hat auch so lange schon 8 Jahre es versucht, sagt er. Ich habe echt Glück gehabt. Ja. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe schon die Kollegin gesprochen, dass da habe ich dieses Jahr schon ein ganz schwieriges Jahr bis jetzt gehabt. Am 17. März dieses Jahr hat sich meine Tochter Leben nehmen möchten. Ich habe nicht verstanden. Was hat deine Tochter? Sie möchte einfach umbringen. Sie hat sich umgebracht? Nein, wollte sie. Ach, sie wollte? Sie wollte, ja. Sie hat sich im Auto angezündet. Ach du lieber Gott. Sie hat sich im Auto angezündet? Ja. In einem stehenden Auto? Nein, sie ist einfach, es war so, am 17. März war ich bei ihr. Mhm. Sie hat mir am Samstag davor angerufen und hat gesagt, Mama, könntest du morgen zu mir kommen am Montag und die Kinder sind krank und sie hat ja 400 Euro geschafft. Sie hat also auch noch Kinder? Ja. Wie viel? Ja, also der Kleine ist 6 und der andere ist 3. Okay. So, und dann? Und dann bin ich hin und habe gekocht und die Kinder aufpasst und sie kommt vom Geschäft. Also etwas früher, sie hat gesagt, sie kommt um 12:30, ist sie aber schon am 11. Tag gewesen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie war bei Arzt. Der Arzt hat gesagt, sie ist sie ist selbstmordgefährdet. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn los und so. Mhm. Ja, also sie hat keine Lust mehr und so hat sie das angefangen. Mhm. Und an dem Tag hat sie es dann auch getan? An dem Tag, ja. Dann ist sie ins Auto reingesessen. Ja. Und ist sie Richtung Esslingen gefahren. Ja. Und dann hat sie ein Auto angezündet. Sie hat sich im Auto angezündet? Mhm. Während der Fahrt? Nein, sie hat Autos an der Seite angehalten und... Wie hat sie das denn gemacht? Hat sie sich mit Benzin übergossen? Nein, einfach mit Feuerzeug. Einfach. Sie hat einfach ihre Kleidung sitzend im Auto mit einem Feuerzeug angezündet? Ja. Das ist ja unfassbar. Ja. Wie schwer war sie verletzt? Und sie hat ja, also die Beine oben, also hat sie total, also ganz arg verbrennt. Also da war sie ja 20 Wochen in Klinik in Tübingen. 20 Wochen? Und ich war 4 oder 5 Hauttransplantationen. Ach du lieber Gott. Also war Wahnsinn. Ich kann dir sagen, ich hab denk, ne, sie lebt mit der Freund zusammen, die sind nicht verheiratet. Mhm. Aber ich weiß, da alles war und so. Es war... Du weißt, du hast doch sicherlich hinterher dann mit deiner Tochter auch darüber gesprochen, aber du weißt nicht genau, ja, was die... aber sie sagt mir, nur wegen Geld oder so, aber ihr Geld ist doch heute nicht alles. Mhm. Du sagtest vorhin, als wir mit dem Gespräch angefangen haben, Melissa, dass das so ein sehr schlimmes Jahr war. Gab es zusätzlich zu diesem furchtbaren Vorfall noch etwas? Ich war so schwer krank schon. Bitte? Ich ganze Zeit ist, also meine Mutter ist aus, es hat einen Schlaganfall, ein paar Schlaganfall geht. Also, ich verstehe nicht so richtig. Ja, also deine Mutter ist auch zusätzlich auch noch erkrankt dieses Jahr? Ja, sie hat Schlaganfall, drei Schlaganfall geht. Das heißt, du hast eine schwer kranke Mutter? Ja. Und eine seelisch und körperlich nach wie vor kranke Tochter? Und die Enkelkinder sind auch noch da? Ich habe 5 Stück, ja. Also ich habe 2 Töchter, also die eine ist okay, aber sie hat mir riesen Schock und riesen Probleme habe mit ihr gerade jetzt. Wie geht es dir? Weil ich einfach Angst habe, dass sich wieder sowas nicht passiert. Verstehe. Das heißt, ihr geht es, also der Tochter, die sich selbst angezündet hat, ihr geht es nach wie vor seelisch nicht gut? Eigentlich nicht, nein. Nein. War sie denn in einer psychiatrischen Behandlung danach? Ja, sie ist, aber ich öffentlich sagt sie das, was sie betrug. Ach, sie ist im Moment in einer Klinik. Ich weiß nicht. Sie ist nicht so, das sagt sie zu mir, ja, Mama, das oder so. Das sagt sie mir nicht, aber sie ist nicht so ganz arg ehrlich, muss ich sagen. Du hast Sorgen, dass sie da bei den Ärzten und Therapeuten nicht wirklich spricht? Nein, das glaube ich nicht, nein. Dass sie vor Probleme hat, dass sie das nicht sagt. Weißt du, ich bin insofern so erschüttert, weil das eine so unglaublich grausame Form ist, sich selbst das Leben zu nehmen, indem man einfach mit einem Feuerzeug sich ansteckt. Ja. Das ist ja, sie war ja bei vollem Bewusstsein, als sie angefangen hat zu verbrennen. Ja, sie sagt aber, sie war da nicht so ganz da. Erst, wo sie die Schmerzen gespürt hat, da hat sie gesagt, was mache jetzt ich das? Ich will nicht sterben. Ist sie dann aus dem Auto rausgesprungen oder hat sie jemand... Raus, ja. Und dann ist sie zusammengefallen. Ja. Dann ist sie zusammengefallen und dann ist das Auto ja total verbrennt. Ach so, das Auto hat weitergebrannt. Ja, total, ja. Mhm. Der war total verbrennt, ja. Sie ist dann mit der Hubschrauber nach Tübingen. Mhm. Hast du denn, Melissa, das ist ja nun für eine Mutter ausgesprochen bedrückend und deine eigene Mutter ist auch noch so schwer krank, wie du gerade geschildert hast. Hast du denn irgendwo, wo du ein bisschen Halt bekommst, jemanden? Nein, ich bin ganz alleine, habe gar niemanden. Du bist nicht verheiratet mehr? Oder? Nee, ich bin geschieden seit ein paar Jahren schon. Ja. Wie geht es denn deiner Mutter im Moment? Auch ganz schlecht. Sie hat Schlaganfall, sie ist gelähmt ganz auf der rechten Seite und kann gar nicht sprechen, auch nicht. Und wer kümmert sich um die Mutter? Ja, meine Mutter ist in Heim. In dem Heim. Mhm. Und du besuchst sie dann immer wieder? Ja, klar. Ja, ich glaube immer, Melissa, wenn man so schwere Schicksalsschläge erleidet oder unter so einem Druck, und du stehst ja unter einem großen Druck, weil du Angst hast, dass die Tochter das eventuell nochmal machen könnte. Und da ist, das habe ich schon Angst. Mhm. Ich glaube, dass man dringend dann jemanden an seine Seite braucht, ja. um das zu verkraften letztendlich. Du musst dich ja auch mal so aussprechen. Ja, genau. Und du musst ja auch vielleicht jemanden haben, der dir auch so ein bisschen Mut zuspricht. Und überhaupt das Sprechen ist ja oftmals schon sehr hilfreich. Ja. Es gibt auch keine Freundin, keine nahe Freundin. Habe ich. Also Freunde habe ich sehr viele Freundinnen. Ja, das habe ich viele Freundinnen. Aber weißt du, das ist auch so, ich möchte auch niemanden so mit meiner Sorge belasten manchmal. So wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe, glaube ich, dass du aus Rücksicht auf die anderen gar nicht viel über dich sprichst. Nee, ich möchte niemanden belasten mit meinen Sorgen, ja. Mhm. Die haben mich sehr viel geholfen, die Leute, wo das jetzt mit meiner Tochter war schon. Aber ich bin daheim alleine und wegen dem Grüble und so, ich habe ja heute geschafft, ja bis 10:30. Normal wäre ja todmüde, könnte ins Bett gehen und schlafen, aber ich kann nicht schlafen. Mhm. Das ist das Problem. Du bist auch noch berufstätig? Ja, ich schaffe, ja. Du schaffst noch? Mhm. Von 2:30 bis 10:30 nachts. Was machst du? Ich bin in einem Geschäft, in einem Lagerist. In einem Lagergeschäft, ja. Mhm. So, Melissa, jetzt werden wir mal im Hintergrund überlegen, was wir dir an Hilfe anbieten könnten. Oder was wir dir vorschlagen könnten, was du selbst organisieren könntest. Mhm. Denn du brauchst jemanden an deiner Seite, der dir ein bisschen hilft und einfach auch ein bisschen Kraft gibt. Ja, das wird schön. Liebe Melissa, dann bitte ich dich aufzulegen. Die Simone ruft dich zurück. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und bestelle sehr herzliche Grüße auch, sofern das möglich ist, an deine Tochter und wünsche gute Besserung. Ja, vielen Dank. Alles Liebe, wir melden uns gleich wieder. Danke dir. Tschüss. Jeden Abend deine Sendung. Vielen Dank, Melissa. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Danke dir. Karin ist 59 und jetzt mein Gast. Guten Morgen, Karin. Ja, guten Morgen, Domian. Erstmal, du bist Balsam für die Seele mit deiner Sendung. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Domian. Und ich hatte letzte Woche schon versucht und da hat ein sehr netter Teamkollege von dir gesagt, eben halt, dass ich zurückgerufen werde. Mhm. Und zwar habe ich letzten Donnerstag, war ich beim Nephrologen. Ich bin also seit 2004 mit einer Herz- und Niereninsuffizienz krank, das heißt erwerbsunfähig von heute auf morgen. Mhm. Und du warst bei einem Wasserlogen? Nephrologen? Nephrologen, ja, Nierenspezialist. Ach so, ein Nierenspezialist, genau, ja. Ja. Und dann ist so, alle halbe Jahr steht eine Sonographie an. Mhm. Und 07, Ende im November 07 ist die Niere, die war die rechte Niere, die war so 10 Zentimeter circa groß, da war sie weg, also auf Kidneybohnengröße geschrumpft, innerhalb vom halben Jahr. Und als ich jetzt wieder, dann haben wir Anfang des Jahres, habe ich gesagt, nee, brauchen wir nicht, reicht ja einmal im Jahr, wir wissen ja, dass sie klein ist, ne? Mhm. Und die linke Niere hat Gott sei Dank die Arbeit übernommen, ist aber auch nur als halbe Niere zu sehen, diese linke Niere, weil ich im ganzen Körper eine Art Sklerose habe, das ist Verkalkung, ne? Mhm. Und er macht den Ultraschall, ach du Schreck, sagt er, da ist ja ein Karzinom drauf. Mhm. Auf der Niere? Auf dieser geschrumpften Niere, ja. Mhm. Ja? Und da sage ich, wieso? Ich sag Krebs. Ich sag, packen Sie es weg. Ich wusste schon, warum ich hier nicht rein wollte. Das interessiert mich nicht. Ich lasse sowieso nichts machen. Das wissen Sie. Und da sagt er, Mensch, sagt er, das ist aber noch klein und das kann man gut ausschälen. Und das streut dann auch nicht, dass es noch keine Metastasen sind. Ne? Und dann sind wir wieder ins Sprechzimmer rein und da sagt er, am besten ist jetzt noch mal eine Kernspindung. Ja. Ich sag nee, sag ich. Also das muss ich erstmal verdauen, was Sie mir jetzt eben gesagt haben. Glaube ich, ja. Ich sage, das geht ja gar nicht. Ich sage, und Sie wissen, dass ich alles ablehne. Ich sage, ich lehne Dialyse ab, ich lehne das alles ab, obwohl das schon seit 2004 immer bei mir vor der Tür steht, dass sowas passiert. Nun hat sich diese halbe linke Niere noch erholt. Ich sage, ich sollte so Stents kriegen, ne? 06 in die Nierenarterien, wie beim Herzen, ne? Und da habe ich gesagt, nein, ich lasse nichts machen. Sie wissen das, ich habe kein Vertrauen zu Ärzten. Ist das der Grund, warum du nichts machen lässt? Ja, ja. Obwohl du da mit deinem Leben spielst, ne? Ja, aber anders hänge ich an der Dialyse, ne? Und dann sagte er, nachdem er mit dem Professor gesprochen hatte, mit einem Freund, und sagte, dann fahren Sie nach Münster, das kostet Sie auch nichts. Man kann das berechnen, wann das aufhört, weil ich hatte, ich tendierte damals 06 zur Dialyse hin. Und ich habe ganz einfach die Angst, und dann... Also erzähl mal weiter mit dem Tumor, was jetzt geworden ist. Bist du in einen Kernsprint gegangen? Nein. Nein, bis heute nicht? Bis heute nicht. Und ich bin immer noch am Hin und Her überlegen, weil ich habe Angst, dass, wenn da irgendwas gespritzt wird, dass das dann nicht abgebaut wird und die Niere versagt. Und wenn ich jetzt, ich kann zwischen Pest und Cholera wählen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe 2 Wochen ohne Dialyse länger, dann würde ich eher diese 2 Wochen nutzen. Aber es sind hier erst mehrere Probleme. Es geht um die eventuelle Dialyse und es geht um die Operation in dieses Karzinom. Aber wenn der Arzt was feststellt, ich lasse nichts machen, weil die Gefahr besteht, ich bin ein doppelter Risikopatient, der notdürftig repariert wurde, wie ein älteres Auto, wo man nicht weiß, ob man die Fahrt zum Flughafen schafft, hat mir der Arzt gesagt, der eine. Der andere wollte mich rausschmeißen, weil ich eine Katheteruntersuchung nicht machen lasse. Ja. Der Professor, den schmeißen wir sie raus und schicken sie zum Sterben nach Hause. Ich sage, und das entscheidet nur der Chef da oben, ob ich sterbe oder nicht. Aber da war es schon 11:55. Ja, so, das heißt, da ist ein Tumor an deiner Niere. Ja. Den könnte man so nach der ersten Einschätzung deines behandelnden Arztes vielleicht relativ einfach operativ entfernen. Ja. Dazu muss man aber einige Untersuchungen vorher machen. Und du hast Angst vor diesen Untersuchungen, weil du denkst, dass diese Untersuchungen vielleicht den Kollaps verursachen könnten. Richtig, genau. Beim Kernspinto, weil ich habe mich auch gegen diese Stents gewehrt, 06. Lass mal bei dem Fall jetzt bleiben. Aber das kann dein Arzt doch klar sagen, ob diese Untersuchung wirklich sehr bedrohlich, allein schon die Untersuchung sehr bedrohlich für dich wäre. Naja, es ist die Frage, wie weit geht die Neugier des Arztes, der wissen möchte, was da ist, ne? Und wie es ist, weil er konnte an diese eine Seite, wo die so ein bisschen Bogen hat, konnte er nicht reingucken. Und da sah es ein bisschen dunkel aus. Sie ist ja nun auch sehr, sehr klein geschrumpft. Und er sagt dann, es könnten Einblutungen sein. Ich sag, wie Einblutung? Naja, dann platzt man eine kleine Arterie und dann ist... Also es ist eine Vermutung, man weiß es nicht genau. Es könnte sein, dass es ein Tumor ist, aber es kann auch sein, dass es kein Tumor ist. Und dieses kann man rauskriegen erst durch einen Kernspintomographen. Wenn ein Fachmann von oben schon sagt, das ist ja ein Nierenkarzinom, und er schreckt sich selber und sagt dann eben halt, das müssen wir nochmal abklären. Und das lässt sich ganz leicht rausschälen, sagt er, es sitzt gut, Sie haben Glück, dass es so klein ist. So, da würde ja jeder so... Unser Eins würde sagen, okay, so schnell wie möglich operieren. Ja, aber wenn ich mich zu einer Operation entschließen würde, dann besteht die Gefahr, dass ich während der OP ein Herzversagen bekomme oder einen Schlaganfall, wie auch immer, weil das Herz zu schwach ist. Oder aber, dass die Nieren versagen und ich dann aus einer OP komme und an die Dialyse gehe. Verstehe, jetzt verstehe ich. Das ist definitiv so. Das sagen dir die Ärzte auch, dass diese Gefahren alle bestehen, so wie du sie gerade aufgelistet hast. Ja, das heißt, du bist in einer sehr, eine furchtbaren Situation. Wie du dich auch immer entscheidest, das ist... Pest und Cholera. So wie du es gerade formuliert hast, ja. Was nehme ich? Ich habe mir wirklich, ich zerbreche mir schon seit einer Woche den Kopf. Mache ich's oder mache ich's nicht? Wenn ich's mache und setze mich jetzt dieser Belastung aus, das heißt, ich nehme 10 Tabletten täglich seit 04. Das läuft bei mir auch alles über die Seele ab, ne? Das ist so schwer. Weißt du, Karin, das ist natürlich extrem schwierig für mich jetzt, dir da was zu raten. Das kann ich gar nicht. Nein, nein. Das ist so ein, ein kompliziertes medizinisches Vorgehen, was du mir da geschildert hast. Das können wahrscheinlich nur absolute Fachleute dir raten. Und damals, als ich, als er dann begriffen hat, der kennt mich ja schon 16 Jahre, er war mal Kardiologe. Mhm. Ich gehe auch nicht zum Kardiologen hin. Ich müsste hin, ich gehe nicht hin. Mhm. Ich gehe einmal im halben Jahr zu ihm hin, lass Blut abnehmen, lass gucken, und da waren auch Tumorwerte, die wohl ein bisschen angestiegen sind. Mhm. Also, was machen wir jetzt? Manchmal denke ich, wenn ich jetzt wirklich den Mut hätte, in die Kernspindel zu gehen, dann wüsste ich, was ich mache. Wenn der dann sagen würde, das ist ein Tumor. Aber wäre das nicht ein Kompromiss, dass du sagst, dass du dich nochmal genau aufklären lässt, wie hoch die Risiken sind, in den Kernspindel zu gehen? Wenn die Risiken überschaubar sind, sage ich mal so, dass du die Risiken vielleicht eingehst, um ein klares Bild erstmal zu haben und danach dann eine Entscheidung triffst. Ja, da würde ich eher sagen, er müsste ja die Größe vermessen haben vom Sono, und dann würde ich eher nochmal mich an die Sono legen und gucken, ob es ein bisschen größer geworden ist. Und dann weiß ich es auch, und dann sage ich, tja, ich habe die finanzielle Situation ist nicht so toll. Mhm. Dann würde ich also in dem Moment die Wohnung aufgeben, würde mir nur ein kleines Zimmer nehmen und würde von meinem bisschen Rente mir einen schönen Tag machen. Ich bin da wirklich jetzt in einer Situation, wo ich weiter nichts zu sagen kann, Karin. Das ist wirklich medizinisch zu komplex. Aber schau mal, Domian, als diese Stents eingesetzt werden sollten, bis er dann merkte, wie klar mein Nein ist, und dass ich nichts machen lassen werde. Mhm. Und da sagte er dann, er muss das ja sich in der Kardex immer notieren, manchmal ist es besser, die Neugier der Ärzte nicht zufriedenzustellen zum Wohle des Patienten. Ne? Ich würde gerne mal dir noch einfach mal einen Rat geben lassen von meiner Psychologin. Das ist zwar keine Medizinerin, aber vielleicht hat sie noch einen anderen Blickwinkel. Genau, dann würden wir dich gleich nochmal anrufen, Karin. Wäre ganz lieb. Soll ich dann jetzt auflegen? Dann legst du bitte auf, und ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Und dir auch und deinem Team. Danke sehr. Tschüss. Super. Danke. Tschüss. So, dann haben wir hier noch die Ruth. Guten Morgen, Ruth. Guten Morgen, Domian. 75 bist du. Ja. Schön. Leider bleibt uns ganz wenig Zeit, Domian. So ist es, ja. Aber ich bin mal jemand, der keine Probleme hat, sondern dir etwas sehr Positives sagen kann. Leg los. Ich habe vor 7 Jahren das erste Mal deine Sendung gesehen, weil ich nachts nicht schlafen konnte. Und du hast ein Gespräch gehabt mit einer alten Dame, die da war damals 85, und die hat dir ihr Leben geschildert, dass sie also ganz viel Reisen gemacht hat, sich immer sehr gebildet hat und war kurz vor der Erblindung. Mhm. Und ich habe gedacht, ach so, und dann hast du zum Schluss gesagt, Elisabeth hieß sie, heißt sie immer noch, was ist das Schönste für sie am Tag? Da hat sie gesagt, das Schönste für mich ist, wenn ich abends ins Bett gehen kann. Mhm. Also sie konnte schon damals gar nichts mehr machen. Mhm. Aber hatte einfach so nach dem Motto, ich glaube, das war's jetzt. Und wenn ich könnte, würde ich jetzt Schluss machen. Mhm. Aber nicht pessimistisch bestimmt. Mhm. Ja? Mhm. Und da habe ich gedacht, so, und die rufst du jetzt an. Mhm. Und habe gedacht, wenn sie in meiner Nähe wohnt, werde ich für sie alles übernehmen, was ich kann. Ich kann Auto fahren, ich kann für sie einkaufen gehen, ich kann alles tun, damit sie eine Pflege kriegt und so weiter. Moment mal, das heißt, wir haben den Kontakt hergestellt? Nein, den Kontakt, ich habe die Telefonnummer von dir und habe sie angerufen. Ja, genau, so meine ich das. Der Kontakt war über euch. Über uns dann, ja. Ja, und dann war sie aber sehr weit von mir entfernt. Ja. Ich wohne in der Nähe von Dortmund, sie wohnt in Bochum. Ja. Und das ging dann nicht so. Und seitdem bin ich mit ihr in regen Telefonkontakt. Ach, das ist ja toll. Die Frau ist sowas von super, unheimlich gebildet. Das heißt, Elisabeth ist jetzt über 90, ne? Die ist 92. 92. 92 und kann also im Grunde genommen gar nichts mehr selbst machen, weil sie kann weder lesen, noch kann sie fernsehen, ein bisschen Radio hören. Aber ihr seid in Kontakt und ihr seid durch uns in Kontakt gekommen. Das freut mich ja riesig. Und sie hat eine Tochter, die lebt in der Schweiz, aber die kümmert sich nicht und ist auch nicht so doll, wenn sie mal kommt, möchte sie nicht bei ihr leben im Haus. Sie hat ein kleines Reihenhäuschen, sie möchte dann immer ein Hotel Zimmer haben. Gut. Du versprichst mir, dass du die Elisabeth herzlich von mir grüßt. Ja. Dass ich ihr von Herzen alles Gute wünsche. Ja. Das versprichst du mir, ja? Ja, das tue ich. Ja. Aber jetzt liegt sie natürlich im Bett, ne? Ja, ist klar. Ganz früh. Aber wenn ihr telefoniert miteinander. Ich muss ja Schluss machen, weil die Sendung gleich rum ist. Ja, freue mich aber trotzdem, dass du mir das erzählt hast. Ja. Finde ich eine tolle Geschichte. Vielen Dank. Ja, ich danke dir auch. Alles Gute. Tschüss, Ruth. Ich hätte dir gerne noch mehr erzählt. Ja, tschüss. Tschüss. In der Technik, Axel Dillmann. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Macht's gut, bis morgen. Ciao.